fashion. I'd rather wait a week to watch a show on the television, maybe read a book, or put on a record with a needle going round and round and around. Oh, oh, oh, I'm old fashioned. Eleni Mandel kokettiert kräftig zu Beginn ihres neuen Albums. Wenn sie singt, sie sei richtig altmodisch. Textlich und soundmäßig verklärt sie die gute alte Zeit, in der Telefone noch an der Wand angebracht waren, es Bücher und Zeitungen ausschließlich aus Papier gab und Musik natürlich noch von Hand gemacht wurde. One thing that was a lot better to me about the old days before email and the internet was. Eine Sache, die mir viel besser gewesen zu sein scheint früher, bevor es E-Mail und das Internet gab, das ist das Gefühl, dass die Leute verbundener miteinander waren. Wir haben miteinander telefoniert, uns Briefe geschrieben. Aber das gibt es nicht mehr. Und in der Musik hat sich das insofern geändert, als dass Leute sie nicht mehr so wertschätzen wie früher. Deshalb wird es immer schwerer, als Musiker zu überleben. So it's harder and harder to make a living as a musician. Der ganze selbstironische Auftakt von Dark Lights Up hat also durchaus einen sehr realen und bitteren Kern für die Mutter eines Zwillingspärchens. Denn dass ihr 10. Album nun erschienen ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Ihre finanzielle Situation ist prekär, erzählt Eleni Mandel unumwunden. Und das Musikmachen ist etwas, auf das sie zwar stolz ist, aber für das sie auf anderes verzichten muss. Trotzdem sieht man an Eleni Mandel, dass die Frau aus L.A. auch in der übertechnisierten Welt von heute gut klarkommt. Das Interview hat sie auf ihrem Smartphone aufgenommen und übers Internet geschickt. Aber das kokette Stück I'm Old Fashioned stimmt wunderbar ein auf dieses Album, das beim ersten Hören leichtfüßiges 30er- und 40er-Jahre-Ambiente versprüht. Ein wenig hat man das Gefühl, als hätte Eleni Mandel die ganze Zeit beim Live-Einspielen gelächelt. Doch der Eindruck täuscht und wäre auch gar nicht typisch für sie. Think what love can do when you're feeling low. I know it's hard to believe. I do realize that people aren't so interested in people singing about being happy, but on this record. Mir ist klar, dass Leute nicht so gerne Songs hören, in denen Menschen darüber singen, wie glücklich sie sind. Aber auf diesem Album sind die Songs sehr rührend. Sie handeln nicht vom Glücklichsein. Sie sind nachdenklich. Ich singe von der Liebe, aber eher über Momente, die wir nicht festhalten können. Moments that you can't hold on to. Love can be good. Das Schöne vergeht, aber auch das Dunkle bleibt nicht für ewig. Das ist verkürzt die Botschaft von Dark Lights Up. Der Albumtitel heißt übersetzt so viel wie Das Dunkle hält auf und ist eine Zeile aus dem zweiten Song What Love Can Do. Yeah, it feels so good when the dark lights up like the flash of fireworks in the summer black or the gaze looking back from a bicyclist moving along down the street in Paris. Ob hoffnungsvolle oder wehmütige Gedanken, Eleni Mandel verpackt sie auf diesem von ihr selbst produzierten Album in einen versonnenen Klangmix aus frühem Country, Swing, Jazz, Folk und altem Pop. Die 46-Jährige führt auf Dark Lights Up im Grunde weiter, was sie auf dem Vorgänger Let's Fly a Kite und dessen Swing-Appeal vor gerade mal 1,5 Jahren an neuen Klängen für sich erobert hatte. Bestärkt auf diesem Weg weiterzugehen, hat sie der Besuch in der Country Hall of Fame in Nashville. Vor allem die musikalisch sehr reduzierten Songs von Roger Miller haben es ihr angetan. I'm a dreamer, baby. I love to dream. I see us in a little shack in the countryside beside a stream. Very simply, very open. Ganz einfache, sehr offene Songs, nur akustische Instrumente. Einfache Instrumentierung. Ich fand, die Songs klangen wunderschön und ich wollte schon lange einfach mal nur was Akustisches machen. Als sie vor 17 Jahren ihre Karriere startet, war Tom Waits für Eleni Mandel noch ein glühendes Vorbild. Ihren Alternative Folkrock und Country-Stil ergänzt und erweitert sie seitdem mehrfach um Jazz, Swing und Blues. Nun klingt sie eher wie die weibliche Version von jemandem, der die alte Country- und Folk-Schule durch die Brille von heute betrachtet und ihr seinen durchaus skeptischen und dezent ironisierenden Stempel aufdrückt. There's a town called Heartache in the state of misery. I used to live there all year So schön und erhebend und gleichzeitig hintersinnig Dark Lights Up auch ist, wunderbar reich und dicht arrangiert mit Akustik und elektrischer Gitarre, einem gefühlvollen Schlagzeug, Piano und Flügelhorn und geschmeidig mit glockenheller Stimme gesungen, zwischen all der Leichtigkeit und der Sonntagnachmittagsstimmung vermisst man doch ein wenig den Biss und die Wut der Eleni Mandel von früher, den raueren Ton von Songs wie Afternoon, My Twin oder auch Forget Me. I understand the desire to hear me be really pissed off at some guy again. Ich verstehe den Wunsch, mich wieder mal zu hören, wenn ich ganz wütend über einen Typen singe. Ich denke, ich sollte mich mal wieder verabreden. Das würde helfen. I guess I should start dating. That will help. Da ist er wieder, der alte Sarkasmus in Sachen Männer. Vielleicht sollte man da doch lieber nicht dran rühren und sich freuen über eine offensichtlich ausgeglichenere Eleni Mandel und ein Album, das zwar vordergründig eher in die zugängliche Musikecke gehört, aber das vielschichtige und abwechslungsreiche Gesamtwerk der Kalifornierin um einen angenehmen, mit Spott gewürzten Tonfall erweitert.